Das große, neoklassizistische Haus in Waldbröl war Anfang des letzten Jahrhunderts ein Krankenhaus für geistig Behinderte. 1938 brachten die Nationalsozialisten die Patienten in eine andere Stadt. Ihre Spur verliert sich. Niemand weiß, ob sie das Nazi-Regime überlebt haben. Die Nazis machten aus dem Behindertenheim ein Kraft-durch-Freude-Hotel, ließen Marmorfliesen legen und Mosaike an die Wände kleben, auf denen strahlende, blonde, junge Menschen dargestellt waren. Nach dem Krieg war das Haus zunächst wieder Krankenhaus, dann eine Militärakademie. In das Gebäude mit der wechselhaften und oft grauenvollen Geschichte sind Ende des vergangenen Jahres neue Bewohner eingezogen. 14 buddhistische Nonnen und 12 buddhistische Mönche. Hier im oberbergischen Waldbröl hat Thich Nhat Hanh das Europäische Institut für angewandten Buddhismus gegründet. Dabei liegt die Betonung auf angewandt, denn es soll keine reine Theorie gelehrt werden. Thich Nhat Hanh lehrt die Achtsamkeit. Mindfulness. When someone asks you, what is mindfulness, the most simple answer is mindfulness is the kind of energy that helps us to be aware of what is going on in the present moment. Wenn euch jemand fragt, was Achtsamkeit ist, dann könnt ihr sagen, dass Achtsamkeit die Energie ist, die uns hilft, gegenwärtig zu sein im gegenwärtigen Moment. Buddha, so Thich Nhat Hanh, habe davon gesprochen, dass es nur einen Moment gebe, in dem wir wirklich lebendig seien, und das sei der gegenwärtige Augenblick. Thich Nhat Hanh vertritt einen engagierten Buddhismus, einen anderen, so sagt er, könne es gar nicht geben. Zeit seines Lebens hat er sich für den Frieden eingesetzt, überzeugte Martin Luther King von der Sinnlosigkeit des Vietnamkrieges. 1967 schlug dieser Thich Nhat Hanh für den Friedensnobelpreis vor. 2 Jahre später war Thich Nhat Hanh Mitglied der buddhistischen Delegation bei den Friedensverhandlungen für Vietnam in Paris. Im selben Jahr gründete er die Vereinigte Buddhistische Gemeinschaft. Lange durfte er nicht in sein Heimatland zurückkehren. Erst 2005, nach 39 Jahren Exil, kam er zum ersten Mal für einige Monate zurück. Thich Nhat Hanh ist Zen-Meister und Meditationsleiter. Er hat etliche Bücher und viele Gedichte geschrieben. Der vietnamesische Mönch lehrt das achtsame Atmen, das achtsame Gehen. You can breathe in and out in such a way. You can walk in such a way that make the kingdom of God available to you right here and right now. Wir können so gehen und wir können so atmen, dass wir das Königreich Gottes für uns verfügbar machen, sofort im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment. Achtsam gehen, achtsam atmen, achtsam essen. Achtsam trinken, sich in jeder Minute dessen bewusst sein, was man tut. Das könne man ganz praktisch jeden Tag anwenden und dadurch Glück und Frieden finden. Im Institut für angewandten Buddhismus werden Tage der Achtsamkeit angeboten, Meditationskurse und auch Kurse über die Bewältigung von Trauer oder Familienproblemen. Meditation, so Thich Nhat Hanh, sei keine Flucht. Im Gegenteil, es sei der Mut, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie eben ist. Achtsamkeit mache es uns möglich, die Essenz der Dinge zu erfassen. Unter den Mönchen und Nonnen sind auch Deutsche, so der 38-jährige Fat Tan oder Bruder Bernhard, der für Thich Nhat Hanh übersetzt. Einst war er Psychotherapeut. Ich hatte so einen Punkt in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich sehr viel an einem gewissen Punkt schon erreicht hatte, dass es jetzt gerade so weitergehen könnte mit Beruf, Karriere und so weiter. Aber ich habe dann so dieses Gefühl gehabt, dass das noch nicht alles ist. Jeder Mensch hat unterschiedliche Anlagen und unterschiedliche Arten, wie das Leben erfüllt werden kann, wie man sich erfüllt fühlt in seinem Leben. Deswegen würde ich auch nicht jedem und jeder raten, ins Kloster zu gehen, sondern ich denke, dass jeder eine andere Art hat, seine Erfüllung oder ihre Erfüllung zu finden. Also viele Menschen, für die ist es nicht der Weg, ins Kloster zu gehen. Und für mich ist es einfach eine Möglichkeit, die spirituelle Praxis sehr tief zu leben. Und das ist, merke ich, ist ein tiefer Wunsch von mir. Im Institut für angewandten Buddhismus in Waldbröl soll niemand zum Buddhismus bekehrt werden. Im Gegenteil, der interreligiöse Dialog wird großgeschrieben. Jeder ist eingeladen zur täglichen Gehmeditation, zu den donnerstäglichen Achtsamkeitsübungen. Es werden Veranstaltungen zu bestimmten Themen angeboten, etwa eines über die buddhistische Psychologie. Vorbild ist das südfranzösische Plum Village, ein spirituelles Zentrum, das Thich Nhat Hanh 1973 gegründet hat. Hier leben 150 Nonnen und Mönche. Auch Phat Thanh hat jahrelang in Plum Village gelebt. Und der nächste Sprung war dann, nachdem ich dort zweieinhalb Jahre gelebt hatte, mich zu entscheiden, Mönch zu werden. Und das normale Leben, wie ich es vorher kannte, mit all den Werten und mit all den Dingen, die mir Sicherheit gegeben haben, loszulassen. Mönch zu werden heißt doch, dass man die normalen Sicherheiten wie finanzielle Sicherheit und so weiter loslässt und mich in eine Gemeinschaft zu begeben, in der ich nicht weiß, wie es in Zukunft gehen wird. Tausende von Menschen aus aller Welt finden jedes Jahr den Weg nach Plum Village, meditieren, leben für einige Zeit im Kloster. Jetzt hat Thich Nhat Hanh ein zweites Zentrum gegründet, im Herzen von Europa. Noch können nicht viele Gäste empfangen werden. Feuerschutzbestimmungen schreiben den Umbau des ehemaligen Krankenhauses vor. Derzeit werden die Gäste in einem Nebengebäude untergebracht, Veranstaltungen in einem Festzelt abgehalten.